Ja, herzlich willkommen auf FSK auf 93,0 und 101,4 im Kabel. Ihr hört jetzt in der folgenden zweistündigen Sendung den dritten und letzten Mitschnitt eines Vortrages der Vorlesungsreihe Geschichte und Kritik des Antisemitismus im Rahmen der Hamburger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, die im Sommersemester 2007 an der Uni Hamburg stattgefunden hat, organisiert von Volker Weiß vom Evangelischen Studienwerk Villigst und Privatdozentin Dr. Kirsten Heinsohn vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden und Dr. Gesine Kahl vom Historischen Seminar. Wir haben bereits zwei Vorträge aus dieser Reihe gehört, einmal zur Gegenwart des Antisemitismus von Klaus Holz und einmal zu Judenbild, Geschlecht und Nation bei Gustav Freitag von Christine Achinger. Heute hören wir den dritten Vortrag mit dem Titel Populäres Bild, Stereotyp, Antisemitismus von Dr. Ule Frahm von der Arbeitsstelle für Grafische Literatur am Institut für Germanistik der Uni Hamburg. Ja, da sich, wie der Titel schon erkennen lässt, dieser Vortrag eben mit Comics und Bildern auseinandersetzt, ist es notwendig, um dem Vortrag folgen zu können, oder ist zumindest gut, um dem Vortrag folgen zu können, die Bilder vor Augen zu haben, die da besprochen werden. Und dafür haben wir drei Bilder aus diesem Vortrag, die da gezeigt wurden, im Transmitter abgedruckt. Wenn ihr jetzt den aktuellen Transmitter zur Hand nehmt oder während des nächsten Liedes zur Hand nehmt, das ist der Transmitter vom August 2007, da findet ihr auf Seite 29 eben diese Bilder zu dieser Vorlesung. Ja, die musikalische Untermalung dieser Sendung ist von dem DJ-Kombinat Buzu Bajou. Das sind die beiden DJs Peter Haider und Florian Seibert aus Nürnberg und wir hören ihr Album Satter. Oh, my God. Just about two kids. They're sitting down by a river and swimming. Wir fangen jetzt direkt an mit dem Vortrag und werden vorher noch hören, wie Dr. Kirsten Heinsohn eben Ole Frahm vorstellt und den Vortrag so ein bisschen einleitet. Ja, wir wünschen viel Spaß dabei. Wir werden heute einen Vortrag von Dr. Ole Frahm hören, der zu den Gründern der Arbeitsstelle für grafische Literatur an der Universität Hamburg gehört. Ole Frahm beschäftigt sich wissenschaftlich mit Comics, also mit grafischer Literatur, und wird dafür sicher von sehr vielen Menschen, zum Beispiel von meinem Sohn, beneidet. Allerdings besteht seine bahnbrechende Arbeit aus weit mehr als nur dem Sammeln und dann vergnüglichem Lesen bunter Heftchen oder manchmal auch schwarz-weißer Heftchen. Tatsächlich geht es ihm und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Arbeitsstelle darum, Comics als Teil der Literatur und damit auch der Verarbeitung und Interpretation von Welt zu verstehen, ihre grafisch-visuelle Verarbeitung oder Struktur als Aussagen zu entschlüsseln und ihren vielfältigen Bedeutungsebenen einen Zusammenhang zu geben und diese auch erstmal offen zu legen. Also über das Lesen hinaus die Geschichte aufnehmen, auch zu erklären, was steckt eigentlich alles drin in dieser grafischen Verarbeitung. So habe ich es verstanden auf der Homepage der Arbeitsstelle. In eindrucksvoller Weise hat Ole Frahm seinen theoretischen Anspruch, ich denke, er wird uns das nachher auch noch präsentieren, in seiner Dissertation über Art Spiegelmanns Comic Maus gezeigt, die im letzten Jahr, also 2006, unter dem Titel Genealogie des Holocaust erschienen ist. Spiegelmanns grafische Literatur über die Geschichte seiner Familie, ihrer Verfolgung und ihrer Exilerfahrungen hat bei ihrem Erscheinen 1992 eine sehr heftige Debatte über die Darstellbarkeit des Holocaust in Comics oder grafischer Literatur hervorgerufen. Diese Debatte, so meine ich, sagt uns vielleicht sehr viel mehr über uns und unsere visuellen Normierungswünsche, über Erinnerung, Gedenken und wie Gedenken richtig zu betreiben ist aus, als uns das manchmal selbst lieb ist. Und ich fand diese Debatte, die meiner Ansicht nach zu Ende ist, sie ist deutlich positiv zugunsten von Spiegelmann entschieden, aber sie lehrt uns eigentlich heute noch, dass wir da weiterhin darüber reflektieren sollten, wie wir erinnern und gedenken wollen. Ja, vielen Dank für die Einladung in dieser illustre Reihe. Ich werde tatsächlich ein bisschen über eine Stunde sprechen, was ein bisschen an dem verschiedenen Material, nicht dass ich präsentieren möchte, das zum Teil habe ich es auch in mir drin und Bilder sind. Genau, der Titel ist populäres Bild, Stereotyp, Antisemitismus. Das war zu einem Zeitpunkt, wo man schreibt ja so Titel immer zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht genau weiß, wozu die Arbeit dann gehen wird. Der Untertitel erläutert es ein bisschen besser. Ich werde eben zum Teil über Karikaturen sprechen und zum Teil über Comics. Und das Hauptargument wird, wenn Sie es schon wissen wollen, sein, dass tatsächlich genau die Medialität der Comics eine bestimmte Reflexion, deshalb Reflexion des antisemitischen Stereotyps bietet, die interessant ist, auch heute noch sich anzuschauen. Genau. Und ich fange an, tatsächlich, wie es schon vorweg gesagt wurde, mit einem Bild von Art Spiegelmann von 1994, das eine Reflexion ist, nachträglich zu diesem Comic Maus, die Geschichte eines Überlebenden. Diese Lithografie des New Yorker Zeichners Art Spiegelmann illustriert die Spannung, in die ich mich mit meinen Ausführungen begeben möchte. Sie heißt Mickey, Maus und Maus. Es ist das Selbstporträt des Comiczeichners, der mit dem Comic Maus, die Geschichte eines Überlebenden, international bekannt geworden ist. In diesem sind die Figuren, wie hier die zentrale Figur, gezeichnet. Also ein menschlicher Körper mit Tierköpfen, also Chimären, Zwitterwesen, Bastarde, zwischen der Repräsentation einer natürlichen Maus und der erdumkreisenden Mickey Maus. Die reduzierende Projektion des maskenhaften Tiergesichts auf eine der beiden anderen Repräsentationsmöglichkeiten wäre falsch. Wenn der Mauskopf, wie ein Maus, die jüdische Identität der Figur anzeigt, so geht dies ebenso wenig in dem nationalsozialistischen Vergleich der Juden mit den Ratten auf, wie es im strengen Sinne mit Mickey Maus zu tun hat. Und zugleich reflektieren sich beide Darstellungen selbstverständlich in diesen chimärischen Mausköpfen. Ist die Figur des Comiczeichners, der die Überlebensgeschichte seines Vaters in Auschwitz und Dachau zeichnet, nur zwischen diesen beiden Projektionen reflektierbar? Der Projektion von Menschen zu Ungeziefer, der Projektion der Kulturindustrie, die alles gleich macht und alle Differenzen in einem Stereotyp zunichte zu machen scheint. Die Figur des Comiczeichners versucht sich in der Natur zu erkennen und wird von ihrer eigenen Realität als Comicfigur überschattet. Die antisemitische Projektion und ihre Auswirkungen auf die Subjekte wird von diesen nicht entschieden. In seinem Buch »Der längste Schatten – Erinnern und Vergessen nach dem Holocaust« diskutiert Geoffrey Hartmann Spiegelmanns Comic in Bezug auf die Veränderung des Gedenkens an den Holocaust, wie es in den letzten Jahrzehnten stattfand. Aufgrund ihrer Verbreitung interessiert ihn Maus als Teil der Populärkultur, die in den 90er Jahren, das wurde eben schon erwähnt, die Erinnerung an den Holocaust veränderte. Zitat: Diese Öffnung des Gedenkens hin zur Populärkultur ist zugleich ähnlich verhängnisvoll wie bei der Büchse der Pandora. Das ist ein drastisches Bild, brachte deren Öffnung doch nicht weniger als Krankheiten und alles Schlechte über die Menschen. Neben einer drohenden Trivialisierung des Gedenkens nennt Hartmann vorrangig einen Grund für sein drastisches Bild. Zitat: Was die Angelegenheit aus einem historischen Blickwinkel umso interessanter macht, ist, dass es die Vorkonditionierung durch die Populärkultur war, die die Verbreitung eines blutigen Antisemitismus ermöglicht hat. Auf dem populären Bild heute lastet eine historische Hypothek, mit der das populärkulturelle Gedenken an Auschwitz umgehen muss. Populärkulturelles Gedenken an den Holocaust beerbt die Stereotypen antisemitischer Karikaturen, wie sie bis heute geläufig sind, und muss ihm darin seine Ethik begründen. Hartmann erspart sich den historischen Nachweis, wie diese Vorkonditionierung funktionierte. Er könnte sich aber zu Recht auf Theodor W. Adorno und Max Horkheimers Analyse in den Elementen des Antisemitismus aus der Dialektik der Aufklärung berufen. Dort legen die beiden Autoren dar, wie Antisemitismus auf einer Projektion beruht, die sich gegen jede Erfahrung abdichtet. Zitat: In gewissem Sinn ist alles Wahrnehmen projizieren, schreiben sie und entwickeln daraus eine allgemeine Theorie der Wahrnehmung. Die erste Projektion jeder Wahrnehmung wird, vereinfacht gesagt, durch die Reflexion, den reflektierten Gegensatz von Wahrnehmung und Gegenstand, korrigiert. Fällt die Reflexion aus, wird die Wahrnehmung paranoid. Zitat: Das zwangshaft projizierende Selbst kann nichts projizieren als das eigene Unglück, von dessen ihm selbst einwohnenden Grund es doch in seiner Reflexionslosigkeit abgeschnitten ist. Daher sind die Produkte der falschen Projektion die stereotypen Schemata des Gedankens und der Realität solche des Unheils. Das Unheil des Antisemitismus wird durch die populären Bilder deshalb produziert, weil ihre Stereotypen Schemata des Gedankens und der Realität reproduzieren, in denen die Reflexion zwischen Wahrnehmung und Gegenstand aussetzt. Es hieße, das Argument zu verkürzen, würde es auf die populären Bilder reduziert. Geht es jedoch nicht weniger als um die Welt der Serienproduktion, in der eben nicht nur Waren seriell hergestellt werden, nicht nur die Kulturprodukte wie Filme und Comics, sondern die Subjekte selbst, die sich als Individuen selbst ebenso wenig wahrnehmen wie die anderen. Der Nationalstaat ebenso wie die wirtschaftliche Konkurrenz teilt die Welt in Freunde und Feinde auf, Projektionsverhältnisse, die den Antisemitismus ermöglichen, wie wir in der ersten Vorlesung von Klaus Holz gehört haben, wo dann der Jude die Figur des Dritten ist. Aber das wissen Sie alles schon, das muss ich nicht nochmal erläutern. Diese Gesellschaftskritik, so viel, glaube ich, haben wir auch bei Klaus Holz gelernt, von der ist in den letzten 60 Jahren wenig falsch geworden. Es bleibt in Hinsicht auf das kritisierte Material allerdings, das populäre Bild heute, zu überprüfen, um sie vielleicht erneut zu schärfen. Das wäre zumindest der kleine Versuch hier. about to get. It's in them by river and swamp. Ihr habt eben den ersten Teil des Vortrags von Ole Frahm gehört mit dem Titel Populäres Bild, Stereotyp, Antisemitismus. Nachdem dieser einleitende Teil sich erstmal ein wenig mit der Theorie der Projektion befasst hat und dem Verhältnis von Populärkultur, Aufarbeitung der Shoah und der Verbreitung der antisemitischen Stereotypen in der Populärkultur beschäftigt hat, kommen wir nun zur zentralen Fragestellung. Und danach zum ersten antisemitischen Stereotypen im Bild. Wie wir bereits am Anfang darauf hingewiesen haben, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, die aktuelle Transmitter-Ausgabe, und zwar die vom August 2007, vor sich liegen zu haben. Denn dort haben wir einige Bilder, die in dem Vortrag eine Rolle spielen, abgedruckt. Vor allen Dingen jetzt wird es um das erste Bild gehen, und zwar befinden sich diese Bilder auf Seite 29. Viel Spaß beim Vortrag. Es geht jetzt weiter mit Ole Frahm. Meine Frage ist folgende: Ist die stereotype Darstellung an sich und immer schon Reproduktion der antisemitischen Projektion, weil ihr Schematismus den Gegenstand der Projektion konstitutiv nicht reflektieren kann? Oder ermöglicht diese Reproduktion selbst eine Reflexion, in der die Projektion zerstreut werden kann? Und öffnet sich diese Zerstreuung zu einem Bild vom Menschen, das die Stereotypenabwertung reflektiert und damit des Unheils ledig ist oder wird, das, Zitat Adorno, über den Juden wie über alle Verfolgten, Tiere und Menschen sinnlos hereinbricht? Auf diese Frage gibt es sicherlich keine allgemeine Antwort. Sie muss eben an verschiedenen Reproduktionen von Stereotypen beantwortet werden. Ich möchte im Folgenden die Antworten an drei Beispielen geben, die uns von 1928 bis heute führen. Und zwar zum ersten mit einer antisemitischen Karikatur von 1930, das zeigt das Mjölnir. Und an der möchte ich Ihnen das spezifische Warnsystem des nationalsozialistischen Erlösungsantisemitismus erläutern, in dem sich viele der bis heutige lebendigen Merkmale antisemitischer Projektionen wiederfinden lassen. Zum zweiten geht es dann nach Belgien zu einem Album der Serie Tintin et Milou, also Tim sind hierzulande besser bekannt als Tim und Struppi, ein Album, das im Jahr 1942 während der deutschen Besatzung Belgiens veröffentlicht wurde und mehrere drastische antisemitische Karikaturen enthält, von denen eine zumindest bis heute in den Alben enthalten ist und geläufig ist und Sie am nächsten Kiosk kaufen können, wenn Sie wollen. Und dort wird mich das Verhältnis von Karikatur und Comic der einzelnen Zeichnungen und ihrer Serialisierung interessieren, insbesondere eben wie in dem Comic, oder ob in dem Comic der antisemitische Stereotyp zerstreut wird. Zum Dritten, das wird dann der Abschluss, geht es um die Figur Mickey Mouse. Wie Tim erscheint dieser Stereotyp kurz vor der Weltwirtschaftskrise, also er hat bald seinen 80. Geburtstag, und wurde schnell als jüdische Figur denunziert. Wie sich dieser aber in ganz unterschiedlichen Kontexten wandelt, das wird uns dann beschäftigen mit so einem kleinen Ausblick auf die Gegenwart. Es geht also los mit der nationalsozialistischen Antisemitismus. In der Propagandabroschüre Die verfluchten Hakenkreuzler, etwas zum Nachdenken, erschien 1930 eine Karikatur, die den nationalsozialistischen Antisemitismus, wie ich schon sagte, in ihren vielen Facetten sichtbar macht. Vorbei, heißt sie, wir durchschauen alle deine Masken. Sie illustriert den von Goebbels geschriebenen Abschnitt der Broschüre Warum sind wir Judengegner? Und ist von Hans Schweizer, der unter dem Pseudonym Mjölnir, das ist Thors Hammer für alle, die sich wie ich nicht in der deutschen Mythologie auskennen, oder in der nordischen Mythologie genauer, gearbeitet hat. Wir sehen links das erwachende Deutschland, gezeichnet als ein kräftiger, unproportional großer SA-Mann, kenntlich durch seine Hakenkreuzbinde. Gibt es ja eigentlich noch? Nicht wirklich. Die Hakenkreuzbinde werden Sie auch gerade so erkennen. Das ist nicht so schwierig, aber es wird noch schwierige Momente geben. Sie greift über die Karikatur hinweg nach einer Figur, die mit der Jude bezeichnet wird. Diese versammelt nahezu alle Merkmale antisemitischer Wahnvorstellungen dieser Zeit. Sie hat eine krumme Nase, ist also gemäß der nationalsozialistischen Terminologie rassisch minderwertig und das bestätigt auch ihr unförmiger Körper, für dessen dicker Bauch der Frack zu klein ist. Kein Wunder, ist es doch zugleich ein Geldsack, auf dem die Zahl 1 Million zu lesen ist. Also das weiß nicht, ob das sichtbar ist, das hier ist eine 1 und was wie Knöpfe aussieht, sind in Wirklichkeit die Nullen des Geldsacks. Dass die Juden mit Geld, also als Angehörige der Tauschsphäre, identifiziert werden, zeigt ebenfalls der Zylinder an, der ihm im Versuch vom Kopf fällt, sich gegen das erwachende Deutschland zu schützen. Der ehrlich Schaffende mit dem Hammer demaskiert den Raffenden mit dem unverdienten Geld in den Taschen. Bis heute stellt sich die antisemitische Projektion, wie sie hier sichtbar wird, über eine doppelte Bewegung her, einer Verkleinerung und einer Vergrößerung. Die Juden werden einerseits rassistisch abgewertet, in der Konsequenz zu weniger als Menschen, also Untermenschen gemacht. Das unrasierte Gesicht, von dem ein Schweißtropfen perlt, betont in dieser Karikatur deutlich die Nähe zum Tier. Ich zeige Ihnen das, das kommt nachher nochmal, das ist nochmal wichtig, da ist der Schweißtropfen, Sie sehen, die Unrasierte, die Masken sind natürlich rasiert. Das ist ja das menschliche Antlitz, das eben Interessen weggerissen werden muss. Andererseits wird Ihnen eine große übermenschliche Macht zugesprochen. Sie sollen die Medien, die Tauschsphäre und schließlich sogar die ganze Welt beherrschen. Diese zweite, ich denke ausgesprochen komplexe Figur, wird in der Karikatur nicht nur durch die Identität von Körper und Geld reproduziert, sondern besonders durch das Bild der Masken betont, hinter denen sich der Jude versteckt hält. Der Jude ist niemals mit sich selbst identisch, ganz im Gegensatz zu dem Arier. Die erste Maske, die hier in dieser Reihe gezeigt ist, erinnert dabei an die Zwangschristianisierung der Juden in Spanien 1491, die dazu führte, dass diese als sogenannte Maranen ihren Glauben im Geheimen fortführen mussten, wenn sie das wollten. Und nicht selten reichte aber dieser Verdacht, Marane zu sein, der Judenverfolgung aus, um die entsprechenden Menschen totzuschlagen. Maran, schreibt der Historiker Fritz Heimann, das sind Nicht-Arier und kennzeichnet so das Verhältnis zwischen den Maran und dem nationalsozialistischen Antisemitismus, das sich eben, wie ich denken würde, in dieser Karikatur präzis zeigt. Philippe Lacoula-Barthe und Jean-Luc Nancy erläutern diesen Gegensatz in ihrem Text Der Nazimythos folgendermaßen. Der Jude ist nicht einfach eine schlechte Rasse, ein mangelhafter Typus. Er ist ein Antitypos, der Bastard par excellence. Seine Form ist formlos. Es ist der Mensch des abstrakten Universellen im Gegensatz zum Menschen der einzigartigen und konkreten Identität. Die projizierte Formlosigkeit macht den Juden für die Antisemiten so gefährlich. Sie lässt ihn kleiner und größer zugleich erscheinen. Die Formlosigkeit bedingt es, dass sich der Jude maskieren muss und nicht ohne weiteres erkannt werden kann. Der Gegensatz Marane-Aria wird hier übersetzt in den Gegensatz abstraktes Universelles, konkrete Identität. Der Arier wird in diesem Sinne nicht karikiert auf der Karikatur und das Hakenkreuz Denn das Hakenkreuz ist seine konkrete Identität. Goebbels erläutert das in der Broschüre folgendermaßen. Habe ich das eigentlich auch noch? Genau. Stehen Inhalt und Form im unversöhnlichen Gegensatz zueinander, dann kämpft der Nationalist für den Inhalt und damit notwendigerweise gegen die Form. Warum? Formen sind wandelbar. Sie erscheinen eben nicht als das, was sie als Inhalt sind. Sie sind wandelbar, immer größer und kleiner. Das erklärt, so möchte ich behaupten, die doppelte Bewegung des Antisemitismus. Als Bastard ist der Jude unförmig und kaum mehr als Mensch zu erkennen und nie mit sich selbst identisch. Aufgrund dieser fehlenden Identität ist der Bastard beliebig wandelbar und kann in jeder Maske erscheinen und so die ganze Welt beherrschen. Diese doppelt paranoide Projektion des nationalsozialistischen Antisemitismus wird durch diese Karikatur nicht nur ausgestellt, sie lässt auch keinen Zweifel daran, dass die Welt von dieser doppelten Bedrohung erlöst werden muss. Die Darstellung der Demaskierung ist der erste Schritt, die Gewalt des Griffs, aber besonders der Hammer in der rechten Hand des SA-Mannes kündigen unzweifelhaft an, dass es nicht nur mit den wandelbaren Masken vorbei ist. Der nationalsozialistische Zeichner enthüllt in der Karikatur das wahre Gesicht des Juden. Das wahre Gesicht ist eben das Karikierte. Deshalb ist es sozusagen auch wahrscheinlich nur möglich, in der Form der Karikatur überhaupt über die Juden sozusagen Bilder zu machen. Also könnte man sicher verlängern. Und damit nicht nur den Masken, sondern eben genau diesem Gesicht ein Ende gemacht wird. Das populäre Bild der antisemitischen Karikatur in ihrer nationalsozialistischen Prägung konditioniert weniger, wie Hartmann vermutet, als dass es direkt zur Vernichtung aufruft. Und man kann dazu sagen, diese Broschüre ist natürlich, ich weiß nicht, welche Auflage die hat, die ist hier im Institut für Sozialzeitgeschichte, Forschungsstelle für Zeitgeschichte, und das ist wirklich so eine Broschüre. Also ich vermute, dass es eher eine kleine Auflage war und eher von Nationalsozialisten gelesen wurde. Ihr hört Radio FSK auf 93,0 und 101,4 im Kabel. Ihr hört gerade den Mitschnitt des Vortrages Populäres Bild, Stereotyp, Antisemitismus von Ole Frahm von der Arbeitsstelle für grafische Literatur am Institut für Germanistik hier an der Uni Hamburg. Ihr habt gerade den ersten Teil gehört, den ersten inhaltlichen Teil, wo es um das erste Bild ging, eine nationalsozialistische antisemitische Karikatur, die da analysiert wurde. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil, wo es um antisemitische Stereotype bei Hergé, also dem Zeichner von Tim und Struppi, und eben einem Tim und Struppi-Album geht. Und da wird Ole Frahm dann auch sein Hauptargument entwickeln, was darauf hinausläuft, ob man eben mit Hilfe der Populärkultur antisemitische Stereotype dekonstruieren kann. Wir erinnern euch nochmal daran, dass ihr die Bilder zu diesem Vortrag auch im Transmitter findet, der aktuelle Transmitter vom August 2007 auf der Seite 29. Jetzt geht's weiter mit Ole Frahm. Viel Spaß. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Diese doppelte antisemitische Projektion kehrt an einer unerwarteten Stelle wieder, nämlich bei einem der fraglos bedeutendsten Comiczeichner des 20. Jahrhunderts. Im Oktober 1941 beginnt in der Tageszeitung Le Soir der Strip L'Étoile Mystérieuse, auf Deutsch Der geheimnisvolle Stern, zu erscheinen. Das 10. Abenteuer der in Belgien zu diesem Zeitpunkt ausgesprochen populären Figur Tonton Milou, Tim und Struppi, das im folgenden Jahr als Album erscheint. Hier sehen Sie die Albumveröffentlichung auf Französisch. Ich werde auch tatsächlich lauter französische Beispiele zeigen. Ich hoffe, dass Sie das lesen können. Im Zweifelsfall fragen Sie nach. Ich muss aus meinem Gedächtnis übersetzen. Tim ist seit 1929 in der Beilage Le Petit Vingtième erschienen. Hier ein Beispiel aus dem Januar 1933. Das heißt das kleine 20. und das war in der katholischen, also in der rechtskonservativen Zeitung in Belgien. Und da gab es dann immer so vier Seiten, die so ausgesehen haben, mit sechs Bildern und dann zwei bis vier oder zwei bis sechs Seiten. Das hat dann variiert von Woche zu Woche, so eine Wochenbeilage für Kinder, die aber ganz sicher auch von Erwachsenen gelesen worden ist. Das endete durch die Besetzung der Deutschen in Belgien. Es gab eine einschneidende Veränderung in den Veröffentlichungsbedingungen. Die Comics mussten zum einen durch die Zensur und in diesem Sinne kollaborierten alle erscheinenden Zeitungen mit den neuen Machthabern, also alle Leute, die veröffentlicht haben, haben kollaboriert. Und zum Zweiten wurde das Papier aufgrund des Krieges so rationiert, dass Hergé nun täglich einen Strip zeichnen musste. Was die Serie formal einen großen Schritt weiterbringen wird, beweist im Inhalt allerdings vordergründig den Opportunismus des Künstlers, der nicht zuletzt zum Broterwerb sich den herrschenden Gegebenheiten und dem Zeitgeschmack anpasst. Der geheimnisvolle Stern markiert aufgrund seiner antisemitischen Stereotype, hier eines der beiden Beispiele, ein Desaster, aus dem Hergé nach dem Krieg nicht zuletzt die Konsequenz zieht, sich mit seinem eigenen Magazin Tintin und einem eigenen Studio vollständig unabhängige Produktionsbedingungen zu verschaffen. Mir geht es im Folgenden um ein doppeltes Argument. Ich möchte zum einen erinnern, wie in der Rezeption von Tim und Struppi der unübersehbare antisemitische Stereotyp, das in der geheimnisvolle Stern bis heute verharmlost wird. Und zum anderen möchte ich nachweisen, wie Hergé in seinem Comic das antisemitische Stereotyp als Projektion reflektiert. Der geheimnisvolle Stern ist ein außergewöhnlicher Comic in Hergés Werk. Also es ist tatsächlich ein sehr singulärer, also mit fast keiner anderen Geschichte vergleichbar. Es gibt einige singuläre Comics in dem Ganzen, aber ich würde sagen, der geheimnisvolle Stern ist so der abweichendste. Sie werden sehen, warum. Er beginnt mit nicht weniger als dem drohenden Weltuntergang. Die Erde wird von dem Zusammenprall mit einem Stern bedroht. Wir sehen hier Tim mit einem Astronomen. Und der Astronom, Sie haben gerade durch das Teleskop sich den Stern, der auf die Erde zurast, angeschaut. Und der Astronom sagt, was daraus folgen wird, das Ende der Welt. Diesem Entsetzen von Tim folgt eine Sequenz in Hergés Werk, in dem die Figuren einen Schatten haben. Es ist Hergés Stil, die Figuren immer schattenlos zu zeichnen. Das ist Teil dieser klaren Linie, wie es heißt. Hier gibt es zwei Seiten, in denen die Figuren plötzlich einen Schatten haben. Und Sie sehen, das ist jetzt eine Nachtszene. Der Stern ist am Himmel erleuchtet, ist alles mit diesem seltsamen Licht. Und das Ende der Welt naht. Und man kann schon sagen, also wenn man es biografisch lesen wollte, dann würde man natürlich sagen, gut, diese düstere Atmosphäre, es ist Zweiter Weltkrieg, 1941 im Oktober, das ist sicher auch Hergés Lebensbedingungen, die zu dem Zeitpunkt nicht einfach waren, also auch den Veröffentlichungsbedingungen, nicht zuletzt geschuldet. Genau. Was unter anderem passiert ist, ein Wahnsinniger, dieser Mann, der so ein bisschen auch wie ein verrückter Professor aussieht, der kündigt das Ende der Welt an, der geht mit so diesem Gong da durch die Gegend und sagt immer, das Ende der Welt kommt, ein Strafgericht wird über alle kommen. Tim sagt ihm aber hier, dass er mal lieber ruhig sein soll und die Leute nicht nervös machen soll. Und und geht eben nach Hause und schaut sich dann am Fenster an und selbst die Fensterbank ist so heiß, dass er sie nicht mehr anfassen kann. Fragen Sie jetzt nicht, warum man den Stern sieht und dann trotzdem den Nachthimmel. Das ist eine schlechte Frage. Bei dieser Szene, die Szene eben, ist die Albumfassung. Die ist, wie gesagt, als Strip zuerst erschienen. Die sind leider noch bisher nicht reproduziert. Es gibt so eine Ausgabe, die tatsächlich wahnsinnig teuer ist und die ich bei jemandem einsehen konnte und leider lässt sich daraus nichts abfotografieren. Das ist ein bisschen, also man müsste dann da richtig in die Archive gehen. Da gibt es eine Abweichung, die unübersehbar ist. Die Szene wird von zwei Figuren kommentiert. Deren Nasen würden schon für sich sprechen, dass sie Isaak und Salomon heißen, verdoppelt den Stereotyp und die Sätze von Isaak fügen dem Körperbild noch ein weiteres Klischee hinzu. Das Ende der Welt sei für ihn ein gutes Geschäft, ist einem Händler doch noch 50.000 Francs schuldig. Das Körperklischee des Nationalsozialismus, wie beispielsweise hier, ist sozusagen dem Nationalsozialismus entnommen. Ich habe das, um das zu illustrieren, also ich hoffe, das ist gut zu sehen. Also gerade hier sehen Sie nochmal, wie im Auschwitz-Album, das ist ein Album, das ein SS-Mann in Auschwitz angefertigt hat, der tatsächlich so ein richtiges Fotoalbum gemacht hat, wie die Transporte ankommen. Das Album illustriert, wie ordentlich das in Auschwitz zugeht und beginnt eben, also das heißt, das ist wahrscheinlich lesbar, Umsiedelung der Juden aus Ungarn. Das Wort Umsiedelung ist eine der Euphemismen, mit der Nationalsozialismus die Vernichtung der europäischen Juden verdeckt hat und zeigt eben ganz deutlich, also es ist sozusagen genau die Form, wie dann, also mit welchen Stereotypen dann, also wie die dann sozusagen so fotografiert werden. Im Übrigen vermute ich, dass sie alle in ihrem Bildgedächtnis die Fotos aus diesem Album haben und damit genau das nationalsozialistische Bildgedächtnis im Kopf haben. Aber dazu kommen wir später noch. Die Differenz, trotzdem gibt es bei Hergé eine Differenz zum nationalsozialistischen Antisemitismus. In dessen Weltanschauung wären ja die Juden schuld am drohenden Ende der Welt. Hergé dagegen schlägt aus der Differenz zwischen dem Ende der Welt und dem Klischee des Juden, der noch in dieser für alle bedrohlichen Situation ausschließlich an seinen eigenen Vorteil denkt, einen billigen Witz heraus. Hergé hat, wie gesagt, diese Szene für das Album ersatzlos gestrichen. Dass dieses, man kann ja sagen, billige antisemitische Klischee verschwindet. Doch ein anderes, nicht weniger problematisches bleibt, da komme ich gleich zu und ist bis heute im Umlauf. Zuerst aber weiter in der Geschichte. Hier sehen Sie das Ende der Welt. Allerdings ist es dann, der Comic ist dann noch nicht zu Ende, weil es ist doch nur ein Meteorit, der auf die Erde niedergeht und tatsächlich deshalb ganz Belgien erschüttert. Der geht so in den Nordsee so heftig ins Wasser, dass es eben eher aussieht wie beim Bombenangriff, also was zeitgenössisch ja auch nachvollziehbarer ist. Auf diesem Meteoriten findet sich ein unbekanntes Metall und es beginnt ein Wettrennen zwischen verschiedenen Parteien. Auf der einen Seite haben wir europäische Wissenschaftler, die aus verschiedenen Ländern kommen. In der deutschen Übersetzung ist der zweite übrigens aus Oxford, der ist hier, ich weiß gar nicht, ich glaube aus Dänemark oder Schweden. Schweden, genau. Sind also die europäischen Wissenschaftler, die natürlich rein wie Europa immer nur an den wissenschaftlichen Ergebnissen interessiert sind, also dieses Metall bergen wollen für die Wissenschaft. Auf der anderen Seite startet eine Expedition von der amerikanischen Bank Blumenstein. Und während die Europäer eben, wie gesagt, das Geheimnis des Sterns erforschen wollen, will der unverkennbare Jude aus der Entdeckung des Metalls Profit machen und schreckt dementsprechend vor unlauteren Mitteln nicht zurück. Hier auf dem Panel sehen wir Blumenstein in New York bei seinem Funker, der Kontakt zum Schiff Kentucky Star hält, das die Aurora, das Schiff von Captain Haddock, rammen soll. Da sehen wir die Szene. Dann aus der Albumversion. Hier ist alles beisammen, was die antisemitische Projektion so braucht. Eine Figur mit großer Nase, Zigarre und Brille. Das weist auf Intellektualität hin. Diese Figur denkt im Finanzzentrum der Welt nur an das Geld und lenkt eben ferne Geschehen. Und natürlich erfährt der geheimnisvolle Jude zum Schluss der Geschichte aus dem Radio, dass genau das technische Gegenteil von diesem clandestinen Funk, mit dem er da vorher zu tun hat, dass er demaskiert und bestraft wird. Das steht jetzt nochmal. Und ich möchte darauf hinweisen, deshalb habe ich vorhin schon auf den Schweißtropfen hingewiesen. Demaskierung bringt die Leute zum Schwitzen. Sie sehen da den Schweißtropfen und da den Schweißtropfen. Und gut, das ist natürlich der Zeichnung geschuldet, dass die fast identisch aussehen. Und es ist völlig unwahrscheinlich, dass Hergé die Zeichnung von Mjölnir gekannt oder auch nur übernommen hätte. Aber es ist, glaube ich, unverkennbar. Sie können hier, das ist eben die Albumversion wieder, Sie sehen, dass die farbigen Versionen sind aus dem Album, die schwarz-weißen aus den Strips. Können Sie sehen, dass da aus dem New Yorker Bankier ein Finanzier aus dem Fantasiestaat Sao Rico geworden ist. Auch seinen Namen hat Hergé von Blumenstein in Bohlwinkel geändert. Bohlwinkel ist ein Brüsseler Dialektwort für Süßwarenladen. Hergé hat das geändert, weil er eben die antisemitische Konnotation da nicht mehr haben wollte. Musste allerdings zu dem Zeitpunkt, als das geändert hat, nicht, dass Bohlwinkel durchaus als jüdischer Name gebräuchlich ist. Und das ist sozusagen die Version, eben, die bis heute dann auch, also das ist sozusagen aus dem aktuellen Comic, das ist auf Deutsch nicht viel anders. Kommen wir kurz zur Forschung. Hier ist ein Zitat von Michael Farr, ein Journalist, der sehr gute Sachen zu Hergé geschrieben hat, der neulich in Hamburg war und eben bei Carlsen jetzt gerade ein Band über Hergé veröffentlicht hat, der Hergé noch persönlich kennengelernt hat und zu einem der wenigen Leute gehört, die ausführlichen Zugang zu den Archiven haben. Er schreibt, er wertet das Ganze so aus, also von ihm habe ich übrigens, auf seinem Buch habe ich dieses Blumenstein-Bild. Anhand von der geheimnisvolle Stern versuchten einige von Hergés schärfsten Kritikern zu beweisen, dass er sowohl anti-amerikanisch als auch antisemitisch gewesen sei, was ja schließlich nicht verwunderlich wäre bei jemandem, der für eine kollaborierende Tageszeitung gearbeitet habe. Was Hergé in Wirklichkeit anklagte, waren Verstöße gegen die Moral bei der Verteidigung kommerzieller amerikanischer Interessen und die Macht des Dollars. Unter normalen Umständen wäre das auch völlig vernünftig und berechtigt erschienen. Was Blumenstein angeht, so wird hier weniger der Jude als der Finanzier kritisiert. Das ist leider in der englischen Version nicht viel. Ich habe das nochmal gegengelesen, ob der Übersetzer das schlecht übersetzt hat. Das ist nicht so. Ich möchte zu Michael Farrs Verteidigung sagen, dass ich ihn darauf angesprochen habe. Und er sagte, natürlich ist es ein antisemitischer Stereotyp, das ist überhaupt keine Diskussion. Warum es in dem Buch anders steht, weiß ich nicht. Aber das kann durchaus sein, dass er sich mit der Fondation Hergé nicht verderben will, weil die sind da natürlich sehr eigen. Die möchten natürlich nicht, dass ihr den Menschen, mit dem sie Geld machen, bis heute tatsächlich dann, also dass der sozusagen als Antisemit das geläufig wird. Also deshalb sind die ja sehr, er arbeitet eng mit denen zusammen. Gut, Antisemitismus zur Auswertung ist bekanntlich keine Kritik, sondern wahnhafte Projektion, die auch unter normalen Umständen weder vernünftig noch berechtigt wäre. Während es hinsichtlich der rassistischen Darstellung von Schwarzen eine ausführliche Debatte über Hergés Werk gibt, fiel diese hinsichtlich der antisemitischen Stereotypen nahezu aus. Sie schien, wie Farr ja auch betont, nicht nötig. Aber eine Frage bleibt. Warum hat Hergé die Zeichnung des Bankiers Blumenstein nicht verändert? Oft genug zeichnet er, wie wir gesehen haben, Panels oder Figuren neu. Die voreilige Verteidigung Hergés, das Herunterspielen des Problems, nimmt dessen Werk in seinen Entscheidungen meiner Meinung nach nicht ernst. Meine Vermutung, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt, aber die ich jetzt nochmal im Folgenden belegen möchte, ist, dass Hergé diese Figur innerhalb des Comics braucht, um den antisemitischen Stereotyp selbst als wahnhafte Vorstellung zu reflektieren. Man no deal with so doctrine, you know? Man no deal with so doctrine, you know? Doctrine. Bible's doctrine go away. So that tree, you know. Doctrine go away. Hallo auf FSK 93,0. Wir sind gerade mitten in einem kommentierten Mitschnitt einer Veranstaltung, die im Juli 2007 an der Hamburger Uni stattgefunden hat, mit dem Titel Populäres Bild, Stereotyp Antisemitismus, der gehalten wurde von Dr. Ole Frahm aus der Arbeitsstelle für Grafische Literatur. Nachdem sich in dem letzten Abschnitt bereits eingehend mit dem Tim und Struppi-Band Der geheimnisvolle Stern und die antisemitischen Stereotypen, die dort dargestellt werden, beschäftigt wurde, geht es jetzt der Frage nach, inwiefern die Unterschiede zwischen der ersten Ausgabe und der zweiten Ausgabe, für welche Rolle diese für eine mögliche Interpretation spielen, die uns gleich angeboten wird. Sehr interessant ist hierbei die Übernahme der Figur des Bankiers, welcher mit allen Mitteln versucht, Tim daran zu hindern, auf die Insel zu gelangen. Und zwar deshalb, weil andere antisemitische Stereotypen, die in der Ausgabe von 1941 erschienen sind, rausgenommen worden sind. Warum die in der Ausgabe erschienen sind, da gibt es verschiedene Meinungen zu, unter anderem, um durch die Zensur zu kommen. Auf jeden Fall ist es jetzt spannend, sich anzuschauen, warum denn gerade diese Figur übernommen wurde. Es hätte ja auch einfach eine andere Figur dort eingesetzt werden können. Dies scheint bei der weiteren Interpretation eine wichtige Rolle zu spielen. Vor allen Dingen für die These, dass diese Figur bzw. die Nutzung dieser antisemitischen Stereotype für dessen Auflösung oder Zerstreuung sehr zentral ist. Wir gehen jetzt wieder in den Vortrag. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass alle Figuren im Comic stereotypisiert sind. Figuren, die auf bestimmte Eigenschaften reduziert werden. Beispielsweise ist Tim durch seine Tolle als rasanter Reporter gekennzeichnet. Oder Haddock mit seiner großen Saufnase, die hier jetzt gerade nicht zu sehen ist, aber mit seiner Kapitänsmütze zumindest als Kapitän. Von daher ist jetzt erstmal als Stereotyp unterscheidet sich die Figur Blumenstein-Bohlwinkel nicht generell. Dennoch hebt er sich von allen anderen Figuren Hergés im geheimnisvollen Stern ab. Es ist die einzige Figur, deren Lippen gezeichnet sind, ein weiteres Signet antisemitischen Rassenwahns. Hergés Münder sind immer einfache Striche, bei Blumenstein-Bohlwinkel verdoppeln sie sich. Diese unübersehbare Sichtbarkeit des Stereotypen bestätigt, neben den schon genannten Merkmalen, die abwertende, verkleinernde antisemitische Projektion. Die vergrößernde Projektion ist ebenso unübersehbar in der Figur des Bankiers, der von den Handlungen, die er anweist, immer durch einen Panelrand getrennt ist. Hier nochmal das Bild, das wir vorhin hatten, im Kontext. Also es ist sozusagen immer klar, da gibt es dann so einen Gegenschnitt, das ist natürlich im Comic immer sehr schön möglich, und dann wird die Tat ihm angewiesen. Schauen wir uns die Tat mal an. Die erste Tat ist eine Stange Dynamit, mit der das Schiff Kapitän Haddocks, mit der die Europäische Forschungsgemeinschaft auf dem Weg ist, in die Luft gesprengt werden soll. Da wissen wir noch gar nicht, dass es ihn gibt, aber das erfahren wir dann natürlich im Folgenden. Den zweiten Versuch, die Expedition zum Scheitern zu bringen, ist die Kentucky Star. Das haben wir schon erfahren. Das dritte Hindernis besteht darin, hier sehen wir Blumenstein-Bohlwinkel, wie er seinen Sekretär anweist, auf Island seiner Firma Golden Oil zu sagen, dass sie der Aurora kein Öl verkaufen sollen, damit die in Reykjavik liegen bleiben und nicht weiter in die in das Eismeer fahren können zum Meteoriten. Das vierte Hindernis besteht darin, dass eine gefälschte SOS abgesetzt wird. Die Aurora wechselt den Kurs und wie zu sehen ist, und verliert wertvolle Stunden an diesem Wettrennen zum Meteoriten. Und zuletzt, die Perry, Blumensteins Schiff, ist schon fast da. Sie sehen hier das ausgesetzte Boot, mit dem die zum Meteoriten fahren. Und Sie sehen in dem ersten Bild ganz oben, wie Tim mit einem Fallschirm, sie sind nämlich mit einem Flugzeug, das sie auf der Aurora hatten, hingeflogen, haben gesehen, die Perry ist fast da. Tim springt ab mit dem Fallschirm, um noch zu verhindern, dass die Amerikaner, also das ist sozusagen eigentlich die amerikanische Flagge in der Originalversion, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, um zu verhindern, dass die eben den Meteoriten einnehmen. Hier sehen Sie eben, wie auf eigene Faust einer der Seeleute das sieht, den Fallschirm sieht auf dem Schiff, das Gewehr anlegt, aber sein Kollege hindert ihn daran zu schießen. Die Perry verliert das Wettrennen, Tim ist sozusagen ein Panel schneller als die andere Expedition. Und danach zieht sie sich ganz fair zurück. Sie überwältigen Tim nicht, sie nehmen nicht mal einen Stein mit, sie fahren einfach zurück aufs Schiff und essen Abendbrot. Blumenstein-Bohlwinkel verschwindet auch, da gibt keine Anweisungen mehr. Der erscheint dann im letzten Bild, das wir ja schon hatten, am Radio, da erfahren wir nochmal, dass es ihn gibt. Und dort wird er dann demaskiert. Also da werden sozusagen diese ganzen Taten dann ihm zugeschrieben. Ich denke, dass es sich hier merkwürdigerweise um eine ganz schöne Antiklimax handelt. Das wird sozusagen, also das erste Ereignis ist ein direktes Attentat. Das zweite würde wie ein Unfall aussehen, weil Sie sehen ja stürmische See. Wäre trotzdem ja immer noch, würde die gesamte Mannschaft